Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der heutigen Soundcheck-Revue mit transalpiner Musik aus Österreich. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Das war Musik von 6 Musikern aus der Steiermark. Broadlan heißt die Band. Sie existiert schon seit Anfang der 80er Jahre und hat sich seither um die Verbindung lokaler Volksmusik mit Jazz und anderen Heimatmusiken verdient gemacht. Herausgekommen sind dabei laut Pressetext der Band unter anderem Nomadenjodler einer bisher geheim agierenden, streng antineoliberalen Stammesgemeinschaft aus den österreichischen Alpen. Oder Heimatlieder steirisch-stämmiger kanadischer Holzfäller. Als Ouvertüre der zweiten Soundcheck-Stunde gab es gerade das erste Stück der Broadland-CD Am Rande der Welt. Karussell heißt das Stück. Die Platte erschien 2007 beim Wiener Label Extra Platte. Auch bei Extra Platte, allerdings 2008, erschien das Debütalbum des nächsten Ensembles. Take One heißt die CD. Die neunköpfige Band nennt sich Bonsai Garden Orchestra. A Vom Scheitern des sogenannten Multikulti-Traums herausposaunen, sei die Musik des Bonsai Garden Orchestras empfohlen. Musiker aus Hawaii und Österreich trafen sich letztes Jahr zu Konzerten und spielten unterwegs mit Hilfe eines mobilen Tonstudios die 16 wunderbaren Tracks ihres Debütalbums Take One ein. Zu hören sind verschiedene Varianten der Ukulele, begleitet von Steel-Gitarre, Dobro-Gitarre, Mandola, Percussion und Bass. Zu hören war gerade ein Song von Emma Busch, Pauoa Liko Ka Lehua. Der Medienkünstler Wolfgang Temmel rief die Kapelle ins Leben. Mit dabei sind unter anderem der hawaiianische Gitarrist Ken Emerson, der Ukulele-Spieler und Leadsänger Kirby Q, ebenfalls aus Hawaii, und der Perkussionist Peter Rosmanit, der in der ersten Soundcheck-Stunde schon bei dem Ensemble Neundlinger und die geringfügig Beschäftigten zu hören war. Hier ist eine andere Art Volksmusik, eine aktuelle Variante des Wiener Liedes. Ins Hochdeutsche übersetzt heißt das nächste Stück »Dem Buben seine Grube«. Grube am Nester aus Stahl. zwitschern die Vogel. Was der Bur nimmer hört. Um 8 kommen die Ersten und bringen ihren Blumen vorbei. Der Bur, er schaut richtig fesch aus. Im Nest aus Steiner und Erd. Ein Nest aus Steiner und Sterne. Ein Nest aus Steiner und Erd. Ein Nest aus Steiner und Erd. Zum Wurm und zum Käfer und lädt sie zum Fest neu ein. Der Bur liegt jetzt schon lang in der Grube. Manchmal schaut Mama vorbei. Tränen werden schon weniger. Ein Baum wächst am Nest aus Stein. Ein Nest aus Stein und Erden. Ein Nest aus Erden und Stein. Da hat man vom Dienst schon Karun. der Mitternachtstrein, Mitternachtstrein. Und wann er Verspätungen hat, so pfnaust er noch geschwinder dahin, hin. Er kommt aus der Kaiserstadt aus, wie ha-ho, wo ha-ha. Drin sitzen viel noblichte Herren, Herren, die feschesten Ungarn und Böhm, Böhm. Doch am meisten hätte man es gern, wann der Kaiser selbst einmal käm, selbst einmal käm. Das war gerade der Schauspieler und Sänger Erwin Steinhauer und das Ensemble Vienna Brass mit einer Komposition des Tiroler Komponisten Werner Pirchner. Pirchner hatte die Theatermusik zu einem Stück von Fritz von Hermanowski Orlandos komponiert. Kaiser Josef und die Bahnwärterstochter heißt das Stück. Die Uraufführung mit der Musik Werner Pirchners fand 1982 statt. Die Aufnahme von Erwin Steinhauer und Vienna Brass entstand 2007 und wurde letztes Jahr auf dem Album Erwin Steinhauer liest und singt Werner Pirchner veröffentlicht. Pirchner hatte 1973 mit seinem bitter-satirischen, teils an Frank Zappa erinnernden Debütalbum auf sich aufmerksam gemacht. Er war Mitglied des Vienna Art Orchestras und spielte als Vibraphonist unter anderem auch zusammen mit dem Posaunisten Albert Mangelsdorf. Werner Pirchner verstarb viel zu früh anno 2001 im Alter von 61 Jahren. Vor dem Lied von Werner Pirchner gab es einen jungen Musiker namens David Hebenstreit, alias Sir Tralala. Zu hören war von Sir Tralala ein für ihn eher untypischer Song im Wiener Dialekt. Sir Tralala ist kein gebürtiger Wiener, aber die den Wienern oft attestierte Morbidität weiß er kongenial Ausdruck zu verleihen. Dem Burm sei Kurm heißt das Stück, veröffentlicht in diesem Jahr auf seinem zweiten Album Escaping Dystopia. David Hebenstreit kam mit 19 Jahren nach Wien. Eine Ausbildung im klassischen Geigespiel hatte er seit dem 7. Lebensjahr an einem Konservatorium erfahren. Andere Instrumente brachte er sich später selber bei. Nach Abbruch eines Sozialwissenschaftsstudiums zog er nach Hamburg um und versuchte dort, Plattenfirmen für seine eigene Musik zu finden. Die Firmen wiederum versuchten, irrigerweise, die Musik in die Elektro-Trash-Schublade zu stecken, also ging's wieder zurück nach Wien. Erfreulicherweise machte sich irgendwann Fritz Ostermeier, renommierter Moderator des Jugendsenders FM4, für seine Musik stark. Sir Tralalas erstes Album erschien 2004, es heißt Flying Objects, They Don't Have a Brain, und in diesem Jahr ist, wie gesagt, Sir Tralalas zweites Album erschienen, es heißt Escaping Dystopia und ist bei dem Label CU Records erschienen. Thank you. Musik des besonderen Klanges aus Österreich. Das waren Ausschnitte aus drei Produktionen, die im Jahr 2007 entstanden. Los ging es mit einer Hochzeit, die im Instrumentenhimmel gemacht worden sein muss. Die sich wunderbar ergänzenden Klangfarben von Hackbrett und Gitarre wurden von Barbara Rohmen und Gunther Schneider hervorgezaubert. Eine ganze CD widmeten die beiden der Erforschung neuer Klangkombinationen. Sie heißt Traditional Alpine Music from the 22nd Century. Barbara Rohmen und Gunther Schneiders Aktivitäten spielen sich meistens im Bereich E-Musik ab, aber die Hackbrett-Gitarrenlandschaften, die auf dieser Platte zu hören sind, könnten durchaus auch anderen Musikfans Freude machen. Die astral reinen Trompetentöne danach kamen von Franz Hautzinger, einem Virtuosen, der schon lange Zeit gerne zwischen allen möglichen Stilbereichen hin und her pendelt. Zu hören war ein Ausschnitt aus Franz Hautzingers Album »The Neubacher Blech«. Hautzinger spielt hier eine besonders kleine Trompete, eine Pocket Trumpet. Die CD enthält die Musik zu dem Film »The End of the Neubacher Project« von Marcus J. Carney. Der Film befasst sich laut Carney mit einer Krankheit namens Morbus Austriacus. Dessen Symptome sind Autoritätshörigkeit, die Unfähigkeit, historische Fakten zu akzeptieren, die Weigerung, Verantwortung zu übernehmen und das Zudecken von Schande durch beständiges Schweigen. Soweit Filmemacher Marcus J. Carney über seinen Film »The End of the Neubacher Project«, zu dem Franz Hautzinger die Musik gemacht hat. Am Ende dieser Trilogie aus Österreich war die Komponistin, Sängerin und Geigerin Mia Zabelka mit ihrer One-Night-Band zu hören. Von dem Album Embodiment gab es einen Ausschnitt aus einem längeren Stück mit dem Titel »Der wachgerüttelte Rhythmus«. Mit Mia Zabelka wurde 1963 in Wien geboren. Mit 16 begann sie ihre Reise in die Welt der Jazz-Improvisation. Mit 24 Jahren war sie ein Jahr lang Composer in Residence der Stadt Köln. Damals arbeitete sie im elektronischen Studio der dortigen Musikhochschule. Arbeiten an renommierten Studios elektronischer Musik folgten, zum Beispiel in Berlin und Amsterdam. Über ihre Zusammenarbeit mit der One-Night-Band sagte Mia Zabelka: »Crossover verstehe ich nicht als konstruiertes Zusammenführen unterschiedlicher Musikstile. Verschiedene musikalische Genres, die mich interessieren, von zeitgenössischer E-Musik über Free Jazz, elektronische Musik, Punk, klassische Musik bis Heavy Metal, werden durch mich, durch meinen Körper gefiltert. Aus diesem Konzentrat schaffe ich dann eine neue Sprache, meine ganz spezifische Ausdrucksweise. Es freut mich sehr, dass die Ausnahmemusikerinnen der One-Night-Band mich bei diesem Prozess der Sprachfindung mit ihren Spielweisen und Energien begleiten und dadurch Wesentliches zum Gelingen beitragen.« Soweit Mia Zabelka über ihr Musikverständnis und ihre Zusammenarbeit mit der One-Night-Band. Embodiment heißt ihre gemeinsame Platte, erschienen ist sie im Jahr 2007. Überraschungen wie diese gibt es selten. Nach knapp 4 Minuten kippt die Nummer, die bis dahin nach vertracktem Hardcore à la No Means No und King Crimson klang, komplett um. Der Chorgesang entpuppt sich plötzlich in all seiner Absurdität und eine weitere schöne Pointe der Nummer ist, dass die Nummer an der Stelle, wo gerade aufgehört wurde, mitnichten zu Ende ist. Das Chorkarussell eiert noch für weitere 30 Minuten weiter. Ich vermute ja, dass die Gesänge ab einer bestimmten Stelle als digitaler Loop wiederholt werden. Sollten die Sänger das allerdings tatsächlich über 30 Minuten lang durchgehalten haben, ich würde in Ehrfurcht erschaudern. Muscalica heißt die Nummer, sie ist das Schlussstück des aktuellen Albums des Duos Tumido. The Orgy. The Orgy heißt das Album, erschienen 2008 bei Trost Records. Tumido stammen aus Linz. Gigi Gratt spielt Bass, Gitarre und Trompete, Bernhard Breuer Schlagzeug. Vor Tumido spielten Artgenossen im Geiste das Trio Bulbul um Raumschiff Engelmeier alias Manfred Ferdl Engelmeier. Von ihrem 6. Album Bulbul 6 gab es den Track Titan. Auch dieses Album erschien letztes Jahr bei Exilon Mainstream Records, einem kleinen und feinen Label nicht weit von Berlin. Von dem Komponisten, Pianisten und Zitherspieler Hannes Löschel war schon in der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik aus Österreich ein Stück zu hören, die Heurigenstanzel. Auch das nächste Stück ist Teil dieses Konzeptalbums, das die Lebensreisen von der Hochzeit bis ins Grab thematisiert. Herz, Bruch, Stück heißt die Platte von Hannes Löschel und daraus jetzt das Stück Die Nacht. Bricht an mit leisen Lüften singt sie auf die müden Scheiß, und es ist meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Es ist meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Es ist meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Es ist meine Schuld, meine Schuld, meine große, große Schuld. Das war gerade natürlich nicht, wie angekündigt, Musik von Hannes Löschel. Die hat der digitale Elektrolurch im CD-Player verhindert. Das war stattdessen ein weiterer Track vom aktuellen Album der Band Kreisky. Glitzer heißt das Stück und es enthält die Titelzeile des neuen Albums Meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit transalpiner Musik aus Österreich gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den 3 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Jetzt noch das Titelstück des Albums Endless Summer von Fenech aus dem Jahr 2001. Endless Summer.